Der Tod des Reinhard Kunelka. Hörspiel von Hans Siebe. Guten Abend, meine Damen und Herren. Sie hören unseren Bericht Der Tod des Reinhard Kunelka. Er stützt sich auf Fakten und Vorgänge, die außerhalb des hier geschilderten Falles auch anderen, ähnlichen zugrunde liegen und nicht nur dessen Personen betreffen. Unser Bericht beginnt am Freitag, dem 12. März 1976. Am Abend dieses Tages sendet das BRD-Fernsehen, zweites Programm, die neueste Folge einer Reihe, die sich mit unaufgeklärten Verbrechen, Mord, Totschlag, Raub, Großbetrug, kurzum mit der Negativbilanz der westdeutschen Kriminalpolizei beschäftigt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist oft beklagt worden, aber es hat sich bisher... In Zehntausenden von Wohnungen flimmert an diesem Abend das Porträt des Moderators Zimmermann. Werden vermutbare Tathergänge nachgespielt, Mordwerkzeuge vorgewiesen, die Steckbriefe flüchtiger Verbrecher zitiert. Im nächsten Fall, meine Damen und Herren, geht es um Betrug. Das Landeskriminalamt Helmut, sucht halb einen Mann, neun. Dem Schwindel Helmut! Ja? Halb neun, das Mädel hat angerufen, Herr Schlichtenberg kann sie nicht nach Hause fahren, der Wagen ist kaputt. Er heißt... Helmut Wenzel, 40, Hausmonteur für Waschmaschinen, startet den VW, um die Tochter von einer Geburtstagsparty abzuholen. Getreu dem Motto, im Dunkeln keiner allein nach Hause. Er fährt unkonzentriert und hört kaum zu, was die 15-Jährige über Geschenke, Gäste und Kleider zu erzählen hat. Halb elf schaltet Wenzel erneut das zweite Programm ein. Aber das Resultat der Zimmermann-Sendung ist wie immer dürftig. Nicht ein einziger Fall ist definitiv geklärt. Wenzel geht schlafen. Zur selben Zeit schließt Hauptkommissar Lüchting, Leiter des Morddezernats im örtlichen Polizeipräsidium, seinen Schreibtisch. Nacht. Nacht. Sollte noch was einlaufen, wecken Sie mich. Ich glaube, Sie können durchschlafen. Ja, das Gefühl habe ich auch. Immerhin haben wir dem Fernsehen zu einer hübschen Gruselszene verholfen. Ist auch was wert. Aber laut Akten hat der Täter kein Fenster eingedrückt. Das war dann auch Rohbau. Und Kunelka ist auch nicht hinterrücks erschlagen worden. Mensch, Sirk, darauf kommt's doch nicht an. Alles in allem war die Sache gut gespielt. Jemand hat Kunelka abends auf der Baustelle heimgesucht und als dieser jemand verschwand, war Kunelka tot. Ob nun mit oder ohne Bruchglas. Nicht ein einziger Hinweis. Und dabei 3.000 Mark Belohnung. Ja, war ein voller Schlag ins Wasser. Am nächsten Morgen, Sonnabend, dem 13. März, eröffnet Wenzel seiner Familie, dass aus dem geplanten Ausflug nichts werde. Er habe überfällige Aufträge zu erledigen. Er packt Kittel und Monteurtasche in den Wagen und verschwindet. Eine halbe Stunde später steht Wenzel vor einer Wohnungstür in X. Herr Bobek, der wohnt schon lange nicht mehr bei mir. Ich bin der Bekannte von Herrn Bobek. Wir haben uns letztes Jahr öfter getroffen. Wir sind Sportfreunde gewesen. Ach? Naja. Sportsfreundin, Gänsefüßchen. Billard. September ist er ausgezogen. Soviel ich weiß, hat Herr Bobek geheiratet. Wenzel erfährt, eine Witwe, Geschäftsfrau. Der Ort ist 60 Kilometer entfernt. 30 ist Wenzel schon gefahren. Aber ohne Zögern setzt er die Fahrt fort und sucht in dem genannten Eifeldorf nach der einzigen Drogerie. Wunschele, ein großes Fakt und eine Tüte Wacholderbeeren. Wunschele? Bei wem ist denn der Kopf ab? Für einen Hund. Der hat sich an einer kaputten Flasche geschnitten. Mhm. Und schönen Gruß vom Vater. Und ob Herr Bobek ihm nachher wieder beim Steuerbescheid helfen kann? Das wird heute nichts. Mein Mann wird vor 6 nicht zu Hause sein. Sag Vater morgen Vormittag. Mhm. Wenzel, der hinter der kleinen Kundin steht, erfährt, dass Bobek zu einer Tagung der Einzelhändler gefahren ist, die dort stattfindet, wo Wenzel hergekommen ist. Bitte? Was darf sein? Eine Zahnbürste. Da habe ich hier das Neueste. Eine Profilbürste von Blendax. Für Gebissträger kann ich diese empfehlen. Reine Borste, Nylon verstärkt. Natürlich auch für die ersten Zähne. 2 Stunden belauert Wenzel ein Bürohaus. Dann entdeckt er den Gesuchten. Es ist ein Mann in den 50ern, augenscheinlich zu den Mittelschichten gehörend. In gepflegter Kleidung, unauffällig, etwas dicklich, goldgefasste Brille. Alfred Bobek. Hallo! Ja, bitte? Nanu, kennen Sie mich nicht mehr? Im Moment... Wenzel. Der tolle Champion vom grünen Tuch. Dreiviertel Jahr her, ne? Der Mats. Ja, richtig. Tag, Herr Bobek. dass wir uns hier treffen. Freue mich, Sie zu sehen. Ich habe oft an Sie gedacht. Freue mich wirklich. Bobek, schon im Begriff, seinen Wagen aufzuschließen, kann sich nicht dem entziehen, was so selten im Leben vorkommt. Dass flüchtige Bekannte aus längst vergangener Zeit Wiedersehensfreude bekunden und sich nicht auf die andere Straßenseite verdrückt haben. Wohnen Sie neuerdings hier? Nein, nein. Er hatte eine Tagung. Und Sie? Wir wollten letzten Herbst umziehen, aber meine Frau hängt an dem bisschen Garten. Die Drehe gehört zu meinem Jagdrevier. Versicherung? Hausreparaturen. Für Waschmaschinen. Ach. Ich habe umgeschult. Nicht mehr im Kaufmännischen. Es hat nicht sollen sein. Waschmaschinen. Sind Sie denn technisch versiert? Nicht die Bohne. Na, was so nötig ist, Kühlaggregate ausbauen, in die Werkstatt bringen, Glühbirne wechseln, Schloss ausbauen. Aber fragen Sie mich nicht, wie ein Thermostat funktioniert. Ich bin soweit ganz zufrieden. Hätte beschissener ausfallen können. Und Sie? Ich kalkuliere mindestens pro cura. Stimmt sogar. Wirklich? Etwa die alte Branche? Zwei-Mann-Unternehmen. Ich habe wieder geheiratet. Meiner Frau gehört eine kleine Drogerie. Allerdings fernab von der Zivilisation. Schwiebach, wenn Sie das zufällig kennen. Nein. In der Eifel. 800 Einwohner. Die Sache kam durch einen lächerlichen Zufall zustande. Da darf man ja gratulieren. Von den Glückspilzen liest man immer nur in der Zeitung. Gratuliere. Danke. Hören Sie, das müssten wir eigentlich feiern. Und zwar auf unsere Art. Eine kleine 200. Was halten Sie davon? Bobek muss einen Moment nachdenken, was mit der Zahl 200 gemeint ist. Dann nickt er zustimmend und bedeutet Wenzel einzusteigen. Nach kurzer Fahrt hält Bobek vor dem Eingang eines Billardsaals. Aber alle Tische sind besetzt. Sonnabend. Sie schauen einer Partie zu, deren Spieler die Kös abgeben wollen. Zwei junge Leute, die keine Lust mehr haben, weil ihnen kaum ein Stoß gelingt. Sowas soll doch lieber flippen. Wie kommen Sie denn zurecht, wenn ich fragen darf? Bitte? Na, mit Ihrer neuen Beschäftigung. Finanziell meine ich. Gott, für die Costa Brava langt's nicht. Günstige Pauschale für den Wagen, ab und zu ein Trinkgeld. Und man ist ein freier Mann. Aber man muss schon aufpassen, dass man nicht unter den Schlitten kommt. Letztens macht mir eine die Tür auf, so um die 30. Ist angeblich eben aus der Badewanne gestiegen. Und nehmen Sie doch erstmal Platz, bitte. Und wie wär's mit einem Cognac? Da leben Sie schon, da vermute ich. Leben auf dem Land. Ist doch der große Traum heutzutage. Und wenn die Kasse stimmt, bleibt man ja beweglich. Wie sieht's da mit der Konkurrenz bei Ihnen aus? Wir sind die einzige Drogerie am Platz. Mann, haben Sie Schwein gehabt. Kürzlich lief eine Sendung über Probleme des Einzelhandels. Haben Sie die gesehen? Wir sehen selten. Auch nicht gestern Abend? Wieso? Fernsehspiel. Der erste Mann meiner Frau hatte gestern Todestag. Oh, pardon. Der Tisch wird frei. Sie legen Ihre Jacketts ab, prüfen die Kös, stellen die Kugeln zurecht. Dann das Zeremoniell des ersten Anstoßes. Zwei Männer am Billardtisch, die sich selbst vergessen ihrem Spiel hingeben. Und hier beginnt der zweite Teil unseres Berichts, der Tod des Reinhard Kunelka. Derselbe Billardsaal, die Zeit, Donnerstag, 4. Mai 1975, früher Vormittag. Von den insgesamt 16 Tischen sind bereits 11 besetzt. Anders als in früheren Jahren, wo sich um diese Zeit gewöhnlich nur einige Rentner und kleine Trupps fragwürdiger Jugend hier einfanden. Jetzt sind die Gammler und die Rentner verschwunden. Das Publikum, Männer im besten Alter. An diesem Tag begegnen sich Wenzel und Bobek zum ersten Mal. Verzeihung. Ja? Falls Ihnen momentan auch ein Partner fehlt, oder spielen Sie nicht? Doch, ich wollte mal wieder probieren. Hätten Sie Lust? Gern, wenn es kein Marathon wird. Um 12 muss ich weg. Na, das trifft sich, ja. 12:45 geht mein Zug. Ich hatte hier ein paar Stunden Aufenthalt. Und ehe man irgendwo herumsitzt, Nehmen wir doch den da in der Ecke. Bitte sehr. Der Markeur händigt Ihnen die Kugeln aus und notiert die Uhrzeit. Die Serien sind kurz, Sie sind keine geübten Spieler. Nach den ersten Stößen schaut Ihnen niemand mehr zu. Sie mustern sich verstohlen. Bobek trägt einen dezent karierten Maßanzug, weißes Oberhemd, Krawatte. Sein lederner Aktenkoffer steht am Tisch. Und ab und zu berührt er ihn wie instinktiv mit dem Fuß. Wenzel ist betont sportlich gekleidet, Sakko in Homespoon, grüner Velourpulli, Hosen mit Schlag. Beide wittern etwas Gemeinsames, das in den Pausen der Partieabgabe ihre Unterhaltung bestimmt. Haut einfach nicht hin. Bitte Sie, gegen mich sind Sie ein Virtuose. Kleiner Scherz, wie? Schade, dass wir nicht länger. Ich muss in die Werkstatt meinen Wagen abholen. Er sollte schon um 9 fertig sein, komme hin nach 12. Kennen Sie Rotterdam? Nein, wieso? Mein Reiseziel heute. Ach. Geschäftlich. Und für solche Touren prinzipiell die Bahn. Abgesehen davon, dass man nicht mehr der Jüngste ist. Bande rechts? Scharf anschneiden. Bravo! Macht ja richtig Spaß. Ach, Billard ist im Kommen. Aber jetzt muss ich mal dumm fragen, Rotterdam, ist das Belgien? Holland. Klar, ich verwechsel das immer mit Antwerpen. Das erste Mal war ich im Krieg da. Kurz nach diesem verheerenden Luftangriff. Aus. Bitte nach Ihnen. Da haben Sie mir was Feines hinterlassen. Ist ja kaum mit einer Ladung Schrot zu schaffen. Sie spielen bis kurz vor 12, zahlen und verabschieden sich. War mir ein Vergnügen. Gleichfalls. Gute Reise. Danke. Wenn ich Ihnen meine Karte geben darf. Er zückt seine Visitenkarte. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wenzel ahnt nicht, dass er ein Dreivierteljahr später nach dieser Visitenkarte suchen wird, um zu erfahren, wo Bobek wohnt. Vorläufig nimmt er das Gedruckte flüchtig zur Kenntnis, begibt sich zu einer Bushaltestelle und wartet. Schon einen Tag später stellt sich heraus, dass ihre Bekanntschaft keine so zufällige war, wie es den Anschein hatte. Öffnung des Billardsaals um 9. Halb 10 sitzt Wenzel im Restaurantteil. Er hat eine Tasse Kaffee bestellt und packt Frühstücksbrote aus. Da nimmt am Nebentisch mit dem Rücken zu ihm ein Herr Platz, in hellgrau kariertem Anzug, den ledernen Aktenkoffer neben sich. Wenzel sucht nach einer Zeitung, um sich dahinter zu verbergen, wechselt den Stuhl, vernimmt eine Bestellung. Bitte ein Kännchen Tee mit Sahne. Wenzel überlegt, wie er unauffällig das Restaurant verlassen könnte. Doch dann gibt er sich einen Ruck. Hallo? Oh. Ich war mir erst im Zweifel. Gestatten Sie? Aber bitte, bitte sehr. Guten Tag. Sie reichen sich zögernd die Hand über den Tisch. Sie dachten sicher in ein paar Stunden nach Holland und retour. Ja, eben. Ich war nicht in Rotterdam. Zug verpasst? Nein. Wir haben offenbar dasselbe Schicksal. Meine Werkstatt hat mich auch im Stich gelassen. Da könnten wir ja wieder das Tuch beschädigen, was meinen Sie? Ja, gern. Und von mir aus länger als gestern. Ich glaube, wir sind von derselben Truppe. Sie sehen sich an und wissen Bescheid. Das Wort arbeitslos fällt nicht. Seit wann denn? Die vierte Woche. Ich seit dem ersten. Hätte nie gedacht, dass Sie... Danke, gleichfalls. Ja, was man so für Talente entwickelt. Halb 8 hole ich den Wagen aus der Garage, meine Frau steht an der Gartentür, winke, winke, alles wie vor am ersten. Nur, dass ich nach einem halben Kilometer nicht nach rechts abbiege, sondern geradeaus weiter. Zum Arbeitsamt oder ein paar Buden abklappern, Tageskino, Billardsaal. Vielleicht kriege ich bald die Kurve, dann war es eben bloß ein Stellungswechsel. Beichten kann man später immer noch. Haben Sie Familie? Meine Frau ist vor 3 Jahren gestorben. Kinder? Die Tochter, lebt in Kanada. Dann verstehe ich nicht. Nach dem Tod meiner Frau bin ich in eine Pension gezogen. Die Damen und Herren möchte man nicht zu gewissen Unterhaltungen veranlassen. Dann ziehen Sie doch aus. Ich glaube, dann wäre ich irgendwie erledigt. Morgens liegen bleiben, vielleicht um 9, um 10 in Hausschuhen zum Bäcker. Erkennen Sie diese Gestalten nicht? Nein, Herr Wenzel. Aber ewig können Sie das doch nicht durchhalten. Da geht Ihnen doch die Puste aus. Abgesehen mal von hier. Ich lebe nicht so schwer in Deutsch. Und man hat ja eine kleine Rücklage. Das ist schon nötig. Umsonst tut es die Dame nicht. Welche Dame? Die Dame Fortuna. Wetten Sie etwa? Ich habe letztens für 200 Mark im Lotto gespielt. Was? Das Manko hielt sich in Grenzen. 34,50 Mark. Es war sehr aufregend. Bei entsprechendem Stammkapital würde ich es immer wieder tun. Es ist ja die sauberste Art des Spiels. Keine Mogelei. Gewinn oder Verlust, das hat etwas ganz Reines. Kein schlechtes Gewissen, kein Schuldgefühl, wenn man Glück gehabt hat. Und war es Pech, ist nicht der oder der dran schuld gewesen. Rotterdam kenne ich übrigens wirklich. Das letzte Mal Anfang Dezember mit diesem Zug. Stellen Sie sich vor, ich war gestern tatsächlich auf dem Bahnhof, bis er abfuhr. Zum Totlachen. Er ist weg, mein Zug. Nun machen Sie mal einen Punkt. Ich bin 53. Bei Ihrer Erscheinung und Erfahrung, wie ich schätze. Welche Firma, wenn ich fragen darf? Rheinstahlvertretung. Mhm. Und Sie? Wo es am schwersten eingeschlagen hat. Bau. Textilbranche. Malig GmbH, technische Gewebe. Textil liegt vorn, da sind wir stolz drauf. Na, kommen Sie. Erstmal was für die Fitness tun. Und wenn alle Stricke reißen, machen wir auf Profi in Billard. Sie spielen ein paar Partien, dann lädt Bobek zum Mittagessen ein. Dankbar für die Gelegenheit, sich mit jemandem auszutauschen, dem Gleiches wie ihm zugestoßen ist, der zur gleichen sozialen Schicht gehört und bei aller Vertraulichkeit Distanz zu wahren weiß und Rangordnung. In Wenzels Augen ist Bobek immer noch Rheinstahl AG. Das Gespräch, Bobek hat eine Flasche Wein bestellt, wird praktischer. Sie tauschen die Resultate von Bewerbungen aus, erörtern die Marktlage, Stabilität, Niedergang oder Konjunktur der einzelnen Branchen und Industriezweige. Dann fällt ein Name. Bunelka? Kunelka. Hören Sie, ich will nachher nicht aufstehen und bloß Dankeschön sagen. Aber Herr Wenzel, ich habe Sie ohne Hintergedanken... Klar. Aber ich möchte auch was spendieren. Der Mann gehört zu meinen 2, 3 Geheimwaffen. Stellvertretender Personalchef von Berger & Co. Medizinische Spezialgeräte, schwer im Afrika-Geschäft. Inland sowieso, kurz und klein. Herz, was willst du mehr? Und dort hat neulich der Infarkt einen Sachbearbeiter weggeputzt. Einen Spezialisten für internationales Vertragsrecht. Das wäre doch Ihre Strecke. Ja, und was hat das mit diesem Kunelka? Ein Schulkamerad von mir arbeitet bei Berger & Co. als Feinmechaniker. Den traf ich neulich. Na, wie geht's und pipapo? Ich sage abgebaut, sagt der. Bei uns ist was offen. Ich mache mit dem stellvertretenden Personalchef Gokart, die kleinen Knatterdinger, Kunelka heißt der. Aber ich rate dir, komm nicht übers Vorzimmer. Der zieht momentan eine Klitsche hoch und schläft dort auf dem Feldbett, weil ihm dauernd Baumaterial geklaut wird. Such den mal schön in einer Abendstunde auf, aber nicht bis Pfingsten warten. Und gib mir die Adresse. Aber weshalb sind Sie nicht längst dort gewesen? Ich wollte ja. Heute oder morgen. Nehmen Sie mir es nicht übel. So eine Chance einem Fremden überlassen? Hätte ich Vertragsrecht drauf wie Sie, könnten Sie mich bis morgen früh durch alle Nobellokale schleifen. So warmherzig bin ich auch wieder nicht. Wir wollen uns nichts vormachen. Dieser Kunelka, den kennen Sie also nicht persönlich? Nein. Gesetzt den Fall, ich würde Ihre Offerte annehmen. Worauf sollte ich mich berufen? Die Stelle ist nicht als offene publiziert, nehme ich an. Vermutlich geht die auch nicht übers Arbeitsamt. Dass Sie was haben, Leuten hören. Anders hätte ich mich auch nicht rangepirscht. Vielen Dank, Herr Wenzel, aber ich glaube... Wenn ich Sie trotzdem um die Adresse bitten dürfte... Das ist ein Siedlungsviertel der AWO. Dies ist die vorläufig letzte Unterhaltung zwischen Wenzel und Bobek. Dieselben Umstände, die sie zusammenführte, lassen sie sich jetzt aus den Augen verlieren. Als Wenzel am nächsten Morgen zum Arbeitsamt kommt, wird ihm, dem Angestellten, eine Offerte zugeschanzt, die zu den begehrtesten innerhalb des Umschulungsprogramms gehört. Hausmonteur für Waschmaschinen. Ein Job, auf den etwa je 10 entlassene Metallarbeiter reflektieren. Für Wenzel sprechen sein sicheres, gewinnendes Auftreten, das Entlassungszeugnis, die soliden Privatverhältnisse. Den nötigen Sachverstand kann er sich in einem bezahlten Kurzlehrgang von 6 Wochen aneignen. Am Abend schenkt Wenzel seiner Frau reinen Wein ein. Sie beraten, rechnen. Das ist eine Chance und niemand weiß, was kommt. Wenzel greift zu. Die kurze, fragwürdige Komödie, der Billardsaal, Bobek, vorbei. Hallo? Hallo? Ja, was ist denn? Kann ich Sie einen Moment sprechen? Stolpern Sie nicht über meine Alarmanlage. Den Draht da! Ein Baugelände, fernab von Verkehrsadern, unschöne, waldlose Gegend. In Sichtweite eine Art langgestreckter Tafelberg, die von 3 Städten frequentierte Müllkippe. Faktor für den günstigen Bodenpreis. Insgesamt 50 Grundstücke, alle noch uneingezäunt, lehmige Schneisen dazwischen, wo irgendwann Bitumen aufgegossen wird. Baugruben, Material und Maschinen, da und dort schon hochgezogene Mauern. Bobek klettert über eine Bohle, die Eingangsstufen sind frisch gegossen, in eines der wenigen rohbaufertigen Häuser. Der Bauherr ist ein Mann Anfang 30, in Jeans und Lederjacke hochgewachsen, Managertyp. Reinhard Konelka. Im Raum, den Bobek betritt, in dem es intensiv nach frischem Mörtel riecht und dessen Fensterhöhlen mit Plastikfolie verhängt sind, stehen Campingmöbel. Auf dem Tisch Zeitungen, eine Propangasleuchte, Büchsenbier, Zigaretten, ein Teller mit belegten Brötchen. Ich wollte erst einen Wächter anstellen, aber das ist mir zu unzuverlässig. Sie machen sich keinen Begriff, was hier gestohlen wird. Ich habe 2-mal Stolte-Dielen gekauft. Pro Stück 2 Zentner. Ja, statten Sie nicht Anzeige? Polizei? Ach Gott, wo leben Sie denn? Die Polizei. Die kommt alle Jubeljahre mit einem 65er VW hier durchgeknattert. Dann hängt eine Traube von Beklauten um sie herum, ob was aufgeklärt ist. Und die Jungs sind nahe am Weinen. Ein Bier? Nein, danke. Ja, Sie sind seit gestern Abend der Dritte. Wie meinen Sie das? Ich vermute, Sie wollen wegen des Nachbargrundstückes ranhören. Roscher, der Farbenhändler, der aufgeben musste. Nein, Herr Konelka. Weshalb ich hierher gekommen bin, das betrifft Sie, beziehungsweise mich. Ich habe erfahren, dass in Ihrer Firma eine Sachbearbeiterstelle frei geworden ist. Moment! In ein paar Minuten sind Sie mich wieder los, egal wie es ausgeht. Aber um diese paar Minuten bitte ich Sie herzlich. Ich war in der hiesigen Vertretung von Rheinstahl. Und Bobek berichtet knapp und in zurechtgelegten Formulierungen über die 23 Jahre bei Rheinstahl, seine Qualifikation und persönlichen Umstände. Konelka hat die Zigarette ausgedrückt, wie im Büro, wenn die Tür aufgeht und die Sekretärin ihm einen Bewerber vorstellt. Ich bin 53. Ich weiß, das ist eine abschreckende Zahl. Aber um mich nicht falsch zu verstehen, ich könnte gut und gern pensionieren. Das erlauben meine Verhältnisse. Ich könnte nach Kanada gehen zu meiner Tochter. Aber was soll ich in Kanada? Ich möchte arbeiten, und zwar hier. Sie haben mir immer noch nicht gesagt, ob die Stelle schon vergeben ist. Ich wollte Sie ausreden lassen. Verzeihung. Von wem stammt denn der Tipp? Wenn ich Ihnen das erzähle, halte ich Sie bis Mitternacht auf. Ich nehme nicht an, dass Ihnen daran gelegen ist. Ein Geräusch von draußen. Konelka springt auf und schiebt vorsichtig die Plastikfolie am Fenster beiseite. Wieder so einer mit dem Rucksack. Hey, was haben Sie hier zu suchen? Ab oder ich rufe die Polizei! Dann setzt Bobek im Gefühl, dass die Schlacht auf der Kippe steht, alles auf eine Karte. Herr Konelka, für den Fall, dass ich die Stelle bekomme, werde ich mich erkenntlich zeigen. Wie bitte? Sie bauen. Ich würde Ihnen einen unverzinslichen Kredit... Sagen Sie, ja, sind Sie mir Schugge? Kredit ist nicht der richtige Terminus. Eine Zuwendung. Lassen Sie mich bitte ausreden. 4.000 Mark, wenn Sie mir zusichern, meine Bewerbung empfehlend Ihrem Chef vorzulegen. Weitere 4.000, wenn ich angestellt werde. Selbstverständlich darüber nichts Schriftliches, das Geld bar, die Angelegenheit so oder so für mich vergessen. Mein Wort darauf... Herr Konelka. Kurz nach Einbruch der Dunkelheit verlässt Bobek das Baugelände. Ein Umschlag mit 4.000 Mark hat den Besitzer gewechselt. 2 Wochen später ist Konelka tot. Wer hat ihn gefunden? Die Frau. Er ist am Morgen nicht gekommen. Konelka schlief die letzte Zeit hier. Er ist ein paar Mal bestohlen worden. Auf dem Revier liegen 3 Anzeigen von ihm vor. Trotzdem sind vorgestern 6 Ethanitrohre aus dem Keller verschwunden, wie die Frau sagte. Ein paar Fußabdrücke im Terrassenboden. Die Platten sind noch nicht verlegt. Gewaffeltes Profil. Rechts mit Schadstelle. Sofort abnehmen. Jawohl. Sonst noch was? Nein. Doktor? Nach dem Hämatom zu urteilen, rührt der tödliche Schlag nicht unmittelbar von der Tatwaffe her, Spatenstiel oder sowas, sondern vom Aufschlag des Kopfes auf den Zementboden. Vielleicht auf den Bruchziegel da. Kunelka hat sich noch bis zum Tisch geschleppt. Hose und Jacke sind voller Zementpartikel. Der Boden vom Stein bis zum Tisch sieht wie gefegt aus. Würgemale? Nein. Nichts, was auf ein Handgemenge schließt? Nein. Merkwürdig. Der ist doch nicht im Schlaf getroffen worden. Der Täter hat sich nicht erst auf ein Hearing eingelassen. Aber hier drin gab's doch nichts zu klauen. Etwa die Campingmöbel oder die 3 Wurstsemmeln? Brieftasche scheidet aus. Tja. Wann ist der Tod eingetreten? Zwischen 21 und 23 Uhr. Zeitungsmeldung. Am 28. Mai morgens 8 Uhr wurde der 33-jährige Reinhard Kunelka erschlagen auf seinem Neubaugrundstück aufgefunden. Wie der untersuchende Hauptkommissar Lüchting der Presse mitteilte, könnte als Täter ein sogenannter Baustoffmarder in Frage kommen, zu deren Abwehr Kunelka, dem bereits mehrfach Material auf seinem Grundstück entwendet worden war, Posten in seinem unfertigen Haus bezogen hatte. Sachdienliche Angaben an jedes Polizeirevier. Kunelka hinterlässt Frau und einen 4-jährigen Sohn. Bisher Fehlanzeige. 3 anonym, ohne Resultat. Nur das übliche, kleinkarierte Racheakte. Lauter debiles Zeug. Das ist ja noch weniger als im Fall Laudern. Tja, leider. Mensch, Sieg. 2 solche Dinger in einem Vierteljahr? Wenn Kunelka wenigstens ein Ganove gewesen wäre. Hier, wir unterzeichneten Bürger der Bausiedlung Rosengrund. Oder hier, dass Deutschlands Sittenpanorama in den Farben Chicagos gemalt ist, mochte als Albtraum schreckhafter alter Damen gelten. Seit dem Mord an einem Bürger, der sich, welcher Hohn, die Nacht um die Ohren schlug, weil ihm die Polizei im Stich ließ. Und so weiter und so weiter. Lokalspitze vom Herald. Und das kratzt sie, dieses Käseblättchen? Die Masse macht's. Und der Chef blockt auch nur so lange ab, bis ihm eine große Anfrage ins Haus steht. Wissen Sie, dass Kunelka zu Hause sein schönes Bett im Stich ließ, um zu verhindern, dass ihm ein paar Ziegelsteine flöten gehen? Beklaut wurde er trotzdem. Was meinen Sie damit? Na, mal abgesehen von dem noch nicht installierten Bad, das war doch ein ideales Liebesnest. Ach, schön. Kramer soll das Campingbett unter die Lupe nehmen, aber nach allem, was wir von Kunelka wissen, wäre das das Letzte. Nur der Mann sah gut aus. Wissen Sie, dass sich gerade unter den gut aussehenden Managern die höchste Quote von impotenten und halben Hähnen findet? Sehen sich Frau Kunelka an und alles ist klar. Nein, Sieg. Wo stecken die Eternitrohre? Die Stolte-Dielen. Wer hat die Abdrücke hinterlassen? Ran an die Baukolonne, sind Ausländer drunter. Vorschlag. Bei mir ist wieder mal Stiefel-Paul fällig, der Klingelfahrer. Der hat mir schon mal einen brauchbaren Tipp geliefert. Der kennt die Gegend. Vom Einlochen im Sommer hält er nicht viel. Geben Sie mir grünes Licht? Was heißt fällig? Hausdurchsuchung? Ja. Nun, das verantworten Sie, ich weiß von nichts. Naja, soll ich nun? Um was für Beträge geht's denn? Staubsauger, Bettwäsche, Kofferradio, das Übliche. Fahren Sie hin. Kriminalkommissar Sirk begibt sich in eine Laubenkolonie. Der 63-jährige Paul Viering, genannt Stiefel-Paul, ist aus dem Wermutrausch erwacht. Sirk gibt sich jovial, der Dreck und der Gestank in der Laube scheinen ihn nicht zu beeindrucken. Na, nehmen Sie mal einen. Hier. Klare Pupille? Immer. Fein. Aber wie es so schön heißt, Paul, umsonst ist er tot. Dass ich nicht hergekommen bin, um abzuwaschen. Von mir in die Kreise, Herr Kommissar. Das ist doch für mich tot. Ehrlich. Und dich selber kein Stück mehr. Na, na, Paul, wenn wir deine Bude durch Sieb schütteln würden, ich wette, da bleibt einiges drin hängen, was nicht reingehört. Gucken Sie doch nach. Machen Sie doch. Weißt du, was stolte Dielen sind? Stolte-Dielen? Oder Ethanitrohre? Hm? Na prima. Ist da schon was? Da sind neulich 6 Stück vom Transporter gefallen und nun spielen die wild, weil die Dinger weg sind. Und ich hab's am Hals. Na? Noch einen? Ich bin so frei. Längst ist Sirk über die Zeit hinaus, als ihn Geschäfte mit Ganoven anwiderten. Und bei diesem empfindet er schon gar nichts mehr. Dem armen Hund, der zufrieden ist und keinen behelligt, wenn er seine Pulle Wermut hat. Sirk wird bald danach ein Kuvert zugestellt, darin auf der Rückseite eines Werbeprospekts die Nachricht: Bei Moorig gucken, Kolonie da selbst. Keine Unterschrift. Und Helmut Wenzel, frisch gebackener Waschmaschinenhausmonteur, schlägt beim Frühstück in einem Espresso die Zeitung auf und liest unter Lokales: Im Mordfall Kunelka wurde unter dringendem Tatverdacht der 43-jährige Hilfsarbeiter Armin Moorig festgenommen. Moorig, Junggeselle, mehrfach vorbestraft wegen Eigentumsdelikten und Tierquälerei, ist bereits überführt aus Kunelkas Grundstück, Baumaterial entwendet zu haben. Wenzel ist wie vor den Kopf geschlagen. Der stellvertretende Personalchef von Berger & Co. ermordet von einem zwielichtigen Subjekt. Ihm fällt das Gespräch mit Bobek im Matese ein. Bobek, Gestalt aus einem schon verdrängten Kapitelleben. Und er fragt sich, ob Bobek noch bei Berger & Co. untergekommen ist. Denn aus der Nachricht geht nicht hervor, wann Kunelka getötet wurde. Möglicherweise hat Wenzels Tipp gar keinen Sinn gehabt. Bobeks Visitenkarte fällt ihm ein. Bei Gelegenheit will er den Mann aufsuchen. Und vergisst es. Wie oft sind Sie in das Grundstück eingedrungen? Das habe ich doch alles gesagt. Wie oft? Einmal. Lügen Sie nicht. Auf Ihr Konto kommen auch die Stolte-Dielen. Wie soll ich die denn weggeschleppt haben? Wann sind Sie gewöhnlich losgezogen? Na hören Sie, das klingt ja wie Schichtarbeit, als ob ich jeden Tag... Nochmal von vorn. Sie sind in der Nacht vom 26. zum 27. Mai in Kunelkas Grundstück eingedrungen, und zwar in den Keller, wo die Eternitrohre lagerten. Sie wollen uns doch nicht weismachen, dass Sie, ohne vorher zu spannen, gewusst haben, wo sich die Rohre befinden. Aber lassen wir das erstmal. Wir kommen jetzt zum Abend des 27. Mai. Sie geben an, in einer Gastwirtschaft gewesen zu sein bis zur Polizeistunde. Aber einmal ist es der Husar, dann wieder die Spitze. In keiner von beiden sind Sie jedoch gesehen worden. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich hatte ziemlich viel Intus. Moorig. Herr Moorig! Schluss jetzt! Ich will Ihnen sagen, was an diesem Abend in Wahrheit passierte. Sie haben sich gesagt, das Eisen schmieden, solange es warm ist. Das Haus war rohbaufertig. Nach dem Fund haben Sie vermutet, dass im Obergeschoss Installationsmaterial und sanitäre Anlagen abzustauben sind. Sie sind über die Terrasse ins Fenster eingestiegen. Nein. Und stehen plötzlich vor einem Campingbett. Der Mann, der darauf liegt, wird wach. Das stimmt doch alles Sie nicht. Sie haben einen Knüppel bei sich für alle Fälle. Ich protestiere. Ja, Sie haben Kunelka nicht töten wollen. Das glaube ich Ihnen ohne weiteres. Ich will einen Anwalt. Ich sage kein Wort mehr. Anwalt, ach scheiße, Moorig. Nun komm uns doch nicht mit solchen Mätzchen. Du müsstest doch wissen, wie es lang geht. Eins nach dem anderen und jetzt sind wir erst mal dran. Also, ein offenes Geständnis zahlt sich immer aus. Das ist dir doch auch bekannt. Und so viel wäre doch gar nicht drin. Affektsache. Die anderen bösen Worte nehmen wir überhaupt nicht in den Mund. Waren Sie angetrunken? Lassen Sie mich in Ruhe. Ich habe diesen Kunelka nie gesehen, ich habe ihn nicht totgeschlagen, ich bin kein Totschläger. Na eben, das sage ich doch. Das Wort nehmen wir nicht in den Mund. Lassen Sie mich doch in Ruhe, ich möchte zurück in die Zelle. Wir wollen auch nach Hause, heute Abend Bayern München. Bist du Fußballfan? Bitte, wir könnten den Apparat rüberbringen lassen, ne? Herr Moorig. Ich war's nicht, ich schwör's. Bringen Sie ihn raus. Ein Verhör folgt dem anderen. Längst weiß Lüchting, dass Moorig nicht der Täter war. Aber er setzt darauf, dass die Presse müde wird, und er kalkuliert richtig. Die Aufhebung des Haftbefehls für Moorig wird nirgendwo erwähnt. Auch wird die Öffentlichkeit zunehmend von steigenden Arbeitslosenzahlen, Konkursen, Preiserhöhungen und sonstigen Gespenstern in Atem gehalten. Das Gewitter zieht an Lüchting vorbei. Die Aufklärung des Falles Kunelka kann in Ruhe ihren Fortgang nehmen, aber... es finden sich weder neue Spuren noch Indizien. Ein Dreivierteljahr später wird das Fernsehen eingeschaltet. Guten Abend, meine Damen und Herren. Und ein Mann begibt sich auf die Suche nach einem anderen. Entdeckt ihn nach 200 Kilometern Fahrt, bekundet herzlich Wiedersehensfreude und lädt ihn ein zu einer Partie Billard. Es ist Sonnabend, der 13. März 1976. Nachmittags gegen 15 Uhr. 210. Sie haben wieder mal gewonnen. Noch eine? Meine Frau wartet. Nun tun Sie mir den Gefallen. Seien Sie mir nicht böse. Na schön. Gestatten Sie, das erledige ich. Ich hänge sowieso bei Ihnen. Inwiefern? Das Essen seinerzeit im Matheser. Zumal mein Revanche-Tipp ein Schuss in den Ofen gewesen ist, wie ich vermute. Haben Sie diesen Kunelka eigentlich aufgesucht? Wen? Kunelka. Den Mann bei Berger und Co. Erinnern Sie sich nicht mehr? Dunkel. Reinhard Kunelka. Nein, ich habe in dieser Sache nichts unternommen. Ich war ein Vierteljahr in Kanada. Dann kam ich zurück und wenig später traf ich meine jetzige Frau. Aha. Dann haben Sie das offenbar gar nicht mitgekriegt, wenn Sie in Kanada waren. Dieser Kunelka ist nämlich ermordet worden. So. Ungefähr 4 Wochen, nachdem wir uns das letzte Mal gesehen haben. Richtig, im Matheser. Na, ich will Sie nicht länger aufhalten, Herr Bobek. Hat mich gefreut. Gleichfalls. Den Täter hat man übrigens noch immer nicht. 3000 Mark Belohnung. Wenzel entgeht nichts. Das gemachte Desinteresse. Dünner Schleier vor einer jähen, zerfahrenen Handbewegung, mit der Bobek sein Kö abstellt, vor den Augen, die Wenzels Blick meiden. Dem Fortwischen einer Spur grüner Billardkreide am Jackettärmel. Also, überlassen wir es wieder dem Zufall. Alles Gute. Danke, gleichfalls. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Aus einem Abschiedsbrief. Alfred Bobek an seine Frau. War mein Fehler, dass ich dachte, ich hätte einen Blick verschufte, zumal ich so vielen begegnet bin, auch in erlesener Umgebung, wo es am schwersten ist, sie auszumachen. Wenn die Presse halbwegs ehrlich ist, wird sie die Sache nicht zu einem Drama aufbauschen mit einer heimtückischen Person namens Bobek und einer edlen namens Kunelka. Ich denke dabei an dich. Mir ist es egal, aber ich bin misstrauisch, auch da es keine Zeugen gibt. Die Wahrheit ist, dass ich mit Kunelka verabredet war. Das dritte oder vierte Mal abends in seinem halbfertigen Haus, genau weiß ich das nicht mehr. Er hatte 4000 Mark von mir angenommen für die bloße Zusicherung, sich für mich zu engagieren wegen einer freigewordenen Stelle in seiner Firma. Schon bei meiner nächsten Erkundigung verhieß mir Kunelka perfekt werden in der folgenden Woche. Angeblich hatte er sich mit Erfolg für mich und gegen 3 aussichtsreiche Mitbewerber ausgesprochen. Als säßen wir in seinem Büro, wurde über Modalitäten verhandelt, Befugnisse, Gehalt, sogar über das Privileg, meinen Wagen auf den kleinen firmeneigenen Parkplatz abzustellen. Als ich ging, händigte ich Kunelka in meiner Freude einen Umschlag aus mit wiederum 4000 Mark. Er nahm sie ohne weiteres an, wiewohl wir das vereinbart hatten, erst nach Vertragsabschluss. Ich wurde nicht misstrauisch, dazu erschien mir der Mann zu seriös und war meine Situation auch nicht geeignet, mich lange mit Bedenklichkeiten abzugeben. An dem bewussten Abend hatte ich Kunelka aufgesucht, wegen des Termins meiner Vorstellung in der Firma und der Unterzeichnung des Vertrags. Wir haben nicht ein einziges Mal miteinander telefoniert. Mir sind gestern Nacht 6 Eternitrohre gestohlen worden. Aus dem Keller. Und Sie haben nichts bemerkt? Man muss hier eine Art Patrouillendienst aufziehen. Möglichst bewaffnet. Na ja, das wäre wohl das Beste. Zustände sind das. Tja, mein Lieber. Ich habe keine gute Nachricht für Sie. Es tut mir leid, aber heute hat sich das Direktorium unter anderem mit Personalfragen befasst. Ich war selber nicht dabei. Die Stelle wird nicht wieder besetzt. Die Funktion übernehmen Mitarbeiter der Exportabteilung. Tja, ich war wie vor den Kopf geschlagen, das können Sie mir glauben. Aber sagten Sie nicht, der Vertrag sei schon ausgefertigt? Gewiss, aber ja noch nicht perfekt. Könnte ich diesen Vertrag sehen? Was haben Sie davon? Ich möchte ihn sehen. Das ist ein interner, Herr Bobek. Dazu bin ich nicht befugt. Das müssten Sie doch wissen. Den Vertrag, Herr Konelka, und die zweiten 4.000. Die ersten gehen auf mein Konto, so wie wir das vereinbart hatten. Und den Vertrag, weil ich mich einfach überzeugen möchte. Das ist doch nicht zu viel verlangt für ein paar tausend Mark. Wäre ich nicht mal ein Gauner, sondern bloß ein Mann der kühlen Tatsachen, so würde ich Ihnen erwidern, ich wüsste nicht, was ich Ihnen schuldig bin. Sie werden sich nicht wie ein Gauner benehmen. Das Gefühl hätte ich auch in keinem Falle. Sie haben mir Ihr Geld förmlich aufgedrängt und ich habe mit offenen Karten gespielt. Sie haben sich eingebildet, ich hätte die Macht, Ihnen etwas zu verkaufen. Warum haben Sie mir das nicht gleich gesagt? So klipp und klar. Ich denke, wir beenden das Gespräch. Erlauben Sie. Das Geld stelle ich Ihnen zu, ich habe es nicht bei mir. Darf ich dann bitten? Sie. Na, was denn? Sofort mein Geld zurück. Stellen Sie keine Forderungen, was fällt Ihnen denn ein? Sie Schuft! Er packte mich am Arm und drängte mich gegen die Türöffnung. Ich riss mich los. Irgendwas geriet mir an die Finger. Es kann ein Schaufelstiel gewesen sein. Damit schlug ich Konelka auf den Kopf. Er stürzte hin und blieb liegen. Glaub mir, eines Tages hätte ich dir das alles erzählt. Aber selbst dir zuliebe kann ich nicht Reue empfinden. Nun ist es gekommen, dass mir ein Mann über den Weg gelaufen ist, der an Charakterlosigkeit und Geldgier Konelka in nichts nachsteht. Ich habe dir nicht gesagt, dass für die Aufklärung des Falles 3.000 Mark Belohnung ausgesetzt sind. Bobeks Frau vernichtete den Brief. Nach dessen Freitod erschien in der Regionszeitung eine Trauerannonce. Plötzlich und unerwartet verschied mein geliebter Mann. Wenzel geht seinen Geschäften nach, wie seit einem Dreivierteljahr im Monteurkittel, je nach Art der Kundschaft devot oder wie belästigt. Den Bogen hat er mittlerweile raus. Er denkt manchmal an Bobek und dass der ihm, wenn es schlimm kommen sollte, für 3.000 Mark gut ist. Aber zugleich weiß er, dass die 3.000 verlorenes Kapital sind. Er wird Bobek nie anzeigen. Immerhin ist es ein angenehmer Gedanke. Guten Abend, meine Damen und Herren. Das war unser Bericht, der Tod des Reinhard Konelka. Sie hörten Der Tod des Reinhard Konelka. Hörspiel von Hans Siebe. Dramaturgie Gerhard Rentsch. Die Personen und ihre Darsteller waren Bobek Erik S. Klein, Wenzel Gunther Schoß, Konelka Dieter Wien, Lüchting Wilfried Ortmann, Sirk Gerd Grasse. In weiteren Rollen Hans Teuscher, Werner Trögner, Horst Torka, Ernst Meinke, Silva Schüler, Ursula Genhorn und Berti Deutsch. Der Erzähler war Manfred Wagner. Schnitt Helga Zeitler, Toningenieur Eva Lau. Regieassistenz Ingeborg Koch, Regie Fritz Ernst Fechner.